Kapitel 5. Signa wächst gleichzeitig in die Höhe und Breite. Die Immobilienfirma wuchert zu einem Konzernkonglomerat. Das Treffen mit René Benko, das einigen Gesellschaftern nicht mehr aus dem Kopf will, findet kurz nach seinem 40. Geburtstag statt. In der kleinen Runde seiner wichtigsten Geldgeber geht es gemütlich zu. Man sitzt beim Essen zusammen. Wie immer atmet viel zu teurer Wein für Tausende von Euro in den Gläsern. Die Gespräche am Tisch drehen sich um die ganz großen Dinge. Man redet über den Sinn des Lebens. Wo er denn stehen wolle mit 50 Jahren, fragt Holding-Investor Thorsten Töller den Gastgeber. Der Unternehmer aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet ist ähnlich früh wie der Immobilien-Jongleur selbstständig gewesen, behielt aber stets die Bodenhaftung. Mit 24 Jahren eröffnete er seinen ersten Markt für Tiernahrung, der Grundstein für seine Fressnapfkette. Heute ist er die Nummer 1 in Europa. 2023 schätzt das Manager-Magazin sein Vermögen auf 2,1 Milliarden Euro. Benkos Antwort habe bei allen die Kinnlade runterfallen lassen, erinnert sich ein Beteiligter von damals. Erwartet hatten die Investoren, dass er etwas in der Art sagen werde wie: Lasst uns den guten Weg der Signa gemeinsam weitergehen und das Unternehmen zu neuen Erfolgen führen. Stattdessen sagte Benko der Erinnerung von Anwesenden nach: Ich will der reichste Mann Europas werden. Bam. Er selbst bestreitet das. Geht es bei der Signa vielleicht nicht um den Unternehmenserfolg, sondern ausschließlich um den persönlichen Mammon? Spricht hier einer, der längst das Gespür fürs Maßhalten verloren hat? Der für 650.000 Euro im Juli 2017 seinen 40. Geburtstag in der Villa Ansaldi am Gardasee feierte, mit Tänzerinnen, Streichorchester, dem Sänger Xavier Naidoo und am Ende die Rechnung andere begleichen lässt, nämlich eine Tochter der Signa Holding? Benko reizte, ja überreizte, die Mechanik in seiner Zeit. Die 2010er Jahre waren Turbokapitalismus auf Anabolika, schreibt der Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus Henrik Müller im November 2023 in einem Beitrag für den Spiegel. Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen, also jene, mit denen Unternehmen ihre Kredite bezahlen, lagen bald unterhalb der Inflationsrate. Eine Konstellation, die wirkt wie eine Subvention fürs Schuldenmachen, so Müller. In dieser Phase wächst Signa sowohl in die Höhe als auch in die Breite. Investoren decken erste Schwächen auf, bleiben aber am Ende dabei, weil das Net Asset Value, der Immobilienwert, kontinuierlich wächst. Interne Warnungen einzelner Manager, was denn mit Signa passieren würde, wenn die Zinsen steigen, konterte Benko barsch. Er sei Unternehmer, nicht Unterlasser. Auch die Investoren machen das Spiel mit. Dass die Gefahr der Überschuldung bestand, habe ich schon früher verstanden. Praktisch hat Benko jedes Jahr einen negativen Cashflow erwirtschaftet, sodass er auf zusätzliche Kredite oder Kapitalerhöhungen angewiesen war, sagt Roland Berger, der daher schon lange vor der ersten Signa-Insolvenz misstrauisch wurde. Aber Benko hat immer wieder gezeigt, dass er frisches Geld akquirieren konnte. Ein Diagramm zur Entwicklung der Immobilienwerte der Signa befindet sich im Zusatzmaterial unter www.m-vg.de/link/benkos-luftschloss. Und Benko bediente die Fantasie des immer höher, weiter, besser mit neuen Zukäufen. Damit verwandelte er das Immobilienunternehmen Signa, das nur in beste Lagen in Kerneuropa investierte, in ein Konglomerat aus Immobilien, Handel und Medien und auch ein bisschen Digitalgeschäft. Aus einem Business, in dem er sich auskennt wie kein zweiter, wird ein zunehmend unübersichtlicher Konzern. 2013 steigt Benko mit dem Kauf von Karstadt in das deutsche Warenhausgeschäft ein, eher eine Gelegenheit als von langer Hand geplant. 5 Jahre später erhält er nach langem Anlauf auch den Zuschlag für den Kaufhof. Schon mit der Idee einer Verschmelzung zur Deutschen Warenhaus AG mit hohen Synergiepotenzialen gewinnt er frische Investoren. Etwa Roland Berger, der sich an der noch jungen Retail-Sparte beteiligt, aber auch an den beiden wesentlichen Signa-Gesellschaften Prime und Development. Dass das Handelsgeschäft vornehmlich auf das Immobiliengeschäft einzahlen soll, versteht Berger wie die meisten Investoren erst, als es zu spät ist. Seine Signa-Aktien erhält er nicht aus einer Kapitalerhöhung, sondern von Benko selbst. Geld, das in die Privatsphäre des Immobilienjongleurs wandert, der nach und nach Anteile an weitere Investoren verkauft und so seinen persönlichen Reichtum mehrt.